Ich war ein Mensch mit 100.000 Plänen. Sie einzulösen, fehlte mir der Mut. Von den Träumen blieb mir nur die Sehnsucht. Und schon lag die Asche auf der Glut. Da traf ich einen, der war jung geblieben. Der sagte mir, pass auf, erst zu spät. Schnell ist man vom Fluss der Zeit zerrieben. Versuche alles, sonst ist es zu spät. Wenn Träume sterben, dann wirst du alt. Du bist ein eigener Schatten, du und du hältst dich nicht mehr ein. Wenn Träume sterben, dann wird es klar.